1 Live Infos. Mit Mathis Dierkes um 15 Uhr. Keine Strafen für Kollega und Farid Bang. Ärger um Spionage in Österreich und das Wetter kann am Nachmittag noch Schauer bringen. Textkritik. Die Ermittlungen gegen Kollega und Farid Bang sind eingestellt. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sagt, dass die umstrittenen Textzeilen nicht strafbar sind. Mehr von Sarah Bartkowski. Die beiden Rapper hatten wegen ihrer Textzeilen mehrere Anzeigen bekommen. Zum Beispiel wegen »Mache mal wieder einen Holocaust«. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin die Texte im aktuellen und auch in anderen Alben überprüft. Ergebnis? Die Staatsanwaltschaft sagt, manche Liedtexte seien zwar voller vulgärer, menschen- und frauenverachtender Gewalt und Sexfantasien, das wäre aber für das Genre Gangster-Rap okay und nicht strafbar. Entschädigung. Seit knapp einem Jahr können Schwule und Lesben Geld beantragen, die früher wegen ihrer Sexualität bestraft wurden. Bisher haben das aber nur rund 100 Betroffene gemacht. Das zuständige Bundesamt vermutet, dass sich viele Homosexuelle nicht melden, weil sie traumatisiert oder schon zu alt sind. Der Bundestag hat das Gesetz beschlossen, um Homosexuelle zu entschädigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ins Gefängnis gesteckt wurden. Spionagevorwürfe. In Österreich sorgt gerade der deutsche Geheimdienst BND für Schlagzeilen. Österreichische Medien berichten, dass der BND in Österreich tausende Telefone und Mailadressen ausspioniert haben soll, unter anderem von Ministerien und Firmen zwischen 1999 und 2006. Österreichs Kanzler Kurz will heute Nachmittag eine Pressekonferenz zu der Geheimdienstaffäre geben. Auftaktsieg. Für Frankreich ist das erste WM-Spiel in Russland gerade noch mal gut ausgegangen. Die Franzosen haben Australien knapp geschlagen mit 2:1. In dem Spiel gab es 2 Elfmeter und auch der Videobeweis wurde zum ersten Mal eingesetzt. Jetzt gerade startet für die nächste Top-Mannschaft die WM. Vize-Weltmeister Argentinien spielt gegen Island und auch noch heute spielen Peru gegen Dänemark und Kroatien gegen Nigeria. 1 Live. Sektorwetter. Heute Nachmittag wechseln sich meistens Sonne und Wolken ab. Zum Teil sind aber auch noch Schauer möglich. Dazu noch 20 bis 25 Grad. Morgen dann etwas mehr Wolken. Es bleibt aber meistens trocken. In Düren dann bis 22 Grad. In Bottrop und Paderborn bis 23. In Aalen bis 24. Und in Bünde bis 25 Grad. Der Montag geht dann so weiter. Stauschau. Und hier braucht ihr gerade am längsten. A3 Arnheim Richtung Oberhausen. Zwischen Hüngse und Dienstlaken Süd etwa 45 Minuten länger, 8 Kilometer Stau. Deswegen Bauarbeiten gerade nur eine Spur frei. A3 Frankfurt Richtung Köln. Zwischen Lohmar Nord und Dreikolmer etwa 1,5 Stunden länger, 10 Kilometer Stau. Auch da wird gebaut und es ist nur eine Spur frei. Am besten weicht ihr schon ab dem Kreuz Bonn-Siegburg über die A560 und die A59 aus. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen-West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Gerade 4 Kilometer Stau ab Duisburg-Wedau und etwa 45 Minuten länger. Auch da gibt es eine Umleitung ab dem Kreuz Kaiserberg über die A40, die A59 und die A42. Dann weiter mit der A44 Kassel Richtung Dortmund zwischen Marsberg und Lichtenau. Halbe Stunde länger, 4 Kilometer Stau. Und zum Schluss noch die A59 Köln-Düsseldorf. Die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen-West und Dreieck Monheim-Süd bis Montagmorgen gesperrt. Da wird an der Brücke gearbeitet und auch da gibt es Umleitungen. 1 Live. Mit Lisa Kestel. Heute Argentinien gegen Island. Ich habe jetzt getippt 3:2. Es war einfach nur, weil ich die Farbkombi gut finde. Gott. Wenn ihr auch wirklich sehr wenig Ahnung von WM habt und vielleicht sogar einen besseren Gegenvorschlag, wo man heute stattdessen nichts machen muss, was mit WM zu tun hat, schickt eine WhatsApp an die 0221 56 7 8 9 11. come on, let's go. You want me to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine. Wenn ich sag, so wie Herz und Seele. Wenn ich sag, für den Rest des Lebens ist jedem klar, über was wir reden. Ja, Mann, denn allein seine Sau. Vorbei ist die Zeit, der man keinen mehr traut. Falls sie dich fragen, bist du allein hier, sag ihnen nein, denn ich bin mit allen hier. Wir sind unzertrennbar. Wir sind unverkennbar. Wir setzen uns ein Denkmal. Uns alles miteinander teilen, denn nur zusammen ist man nicht allein. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben. Wenn ich sag, so wie Mann und Frau, zusammen so wie ja, genau. Zusammen so wie alt und grau, so wie Ups und Downs, bin ich abgehauen. Zusammen so wie Arsch auf Eimer, zusammen so wie Fahrgemeinschaft. Sozusagen maßgeschneidert, so zusammen war noch keiner. Zusammen so wie wahre Freundschaft, zusammen wie Cousin und Vater aus der ganzen Mannschaft, ein Heiratsantrag. Das mit uns geht weit zurück. Wir sind unzertrennbar, wir sind unverkennbar. Wir setzen uns ein Denkmal. Lass uns alles miteinander teilen, denn nur zusammen ist man nicht allein. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben. Denn wir sind hier im Platz, stets zusammen wie Beats und Bass. Up the shot, fuck you must, weil nichts dazwischen passt. Hier gibt's kein zu tief, zu flach, zu dies, zu das, zu nah, zu lang, denn wir bleiben zusammen. An alle treuen Liebespaare, gute Freunde, viele Jahre. Es gibt kein Ich in diesem Wir, doch du siehst dich in diesem Wir. Ja, Familie, ja, das Gefühl ist da, mach die Nacht zum Tag, bis zum Nachmittag, yeah. Komm, wir feiern heute zusammen. Du Schatz, ich hatte da heute Abend also eine richtig geile Party, auf die ich gehen will. Und können wir vielleicht bis morgen eine Beziehungspause einlegen? Na gut, also sowas habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Aber Beziehungspausen gibt es ja tatsächlich, wenn in Beziehungen mal Zweifel aufkommen. Aber bringen diese Beziehungspausen wirklich was? Wir haben ja einen quasi hauseigenen Experten für sowas wie ein Dr. Sommer, Frederik Steen aus dem 1Live-Team. Für wen sind denn Beziehungspausen eigentlich was? Also es ist einfacher zu sagen, für wen sie nicht sind. Laut einer Studie aus den USA haben über die Hälfte der Befragten so eine Pause schon erlebt. Aber nur bei einem Drittel von denen kam dann auch wieder eine funktionierende Beziehung raus. Meistens läuft es aber halt andersrum. Max hat das zum Beispiel genauso schon erlebt. Ja, wir waren 1,5 Jahre zusammen und haben diese Pause eingelegt, um auszuloten, ob es vielleicht uns mehr bringt, wenn wir wieder mehr sexuelle Freiheit noch haben. Und das hat im Endeffekt dann zum generellen Beziehungsaus geführt. Und mir wurde auch bestätigt, das Schlussmachen auf Zeit hat es eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Ne? Also wenn man wirklich Schluss machen will, ist ja klar, ist geiler, wenn man das direkt macht. Aber wenn man das jetzt doch irgendwie wirklich benutzen will, damit es hinterher wieder klappt, worauf kommt es da an? Vor allen Dingen auf eins, und zwar auf klare Absprachen. Das hat mir ein Live-Psychologe Dr. Leon Winscheid erklärt. Eine funktionierende Beziehungspause braucht klare Regeln. Bleiben wir im Kontakt? Was soll die Pause bringen? Wie lange soll sie dauern? Darf man andere daten, vielleicht sogar Sex mit ihnen haben? Das muss geklärt sein, bevor es losgeht, denn sonst zerbricht die wichtigste Voraussetzung für den Neustart das Vertrauen. Also alles vorher klären, dann kann das auch funktionieren. Ist wahrscheinlich auch eine Typsache, ne? Also ich glaube jetzt mal, also ist nicht förderlich für die Beziehung danach, wenn man jetzt in der Pause zum Beispiel 8-mal fremdknattert. Ja, nicht so ganz. Im Sektor sehen die das ganz unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel Ari aus Köln getroffen und für sie ist klar... Eine Beziehungspause für mich wäre dann auch wirklich eine Beziehungspause, was eben auch das Sexuelle mit einbezieht. Auch für den Partner natürlich, da ich da dann nicht erwarte, dass er mir treu bleibt. Aber spannend fand ich Julia. Sie hatte schon mehrere Beziehungspausen, hat auch immer gut funktioniert und für sie waren die Regeln immer voll. Dass man sich trotzdem schreiben darf, wenn man unbedingt das Bedürfnis danach hat. Und dass man nach wie vor monogam ist. Vorerst. Vorerst. Also währenddessen andere Leute treffen oder nicht, kann beides funktionieren, aber man muss sich darüber verständigen. Vorher. Also bei Paaren, wo es kriselt, kann es nochmal irgendwie so ein bisschen Pfiff reinbringen, wenn man eine Beziehungspause einlegt, wenn man sich eben aber vorher auf Regeln einigt. Wie sieht es bei euch aus dem Sektor? Habt ihr schon mal eine Beziehungspause gemacht? Und wie ist es danach gelaufen? Schickt doch eine WhatsApp. 0221 567 89111. You can run free, I won't hold it against ya. You do your thing, never wanted a future. Fuck if I knew how to put it romantic. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. You still wanna keep on. Said you were fine, so for whatever reason. Sure we can chill, try and keep it platonic. Now you can tell if I'm really ironic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. Nice cold, I roll my eyes.

1 Live Pop. Ja, wir wissen ja alle, dass Rihanna mega krass auf Juwelen steht, ne? Und ab nächster Woche ist sie ja im Kino in Ocean's 8 zu sehen und da klaut sie ja auch Juwelen. Und jetzt ist rausgekommen, im echten Leben klaut sie auch jetzt keine Juwelen. Laura Damm aus dem 1 Live Pop Team, was lässt sie so gerne mitgehen? Weingläser und das hat sie bis jetzt nicht nur einmal gemacht. Also Rihanna, die war jetzt in der Graham Norton Show und da wurden wirklich mehrere Fotos von ihr gezeigt. Mal kommt sie aus einem Hotel, mal aus einem Restaurant, mal aus einem Club und jedes Mal hat sie noch ihr Weinglas in der Hand. Wie so ein To-Go-Becher. Ja, und sie hat noch nicht mal versucht, das zu verstecken. Ja, aber manchmal ist das ja gerade der Trick, ne? Also ganz auffällig irgendwas machen, dann fällt das vielleicht gar nicht weiter auf. Stimmt. Hat sie das abgestritten oder hat sie sich verteidigt? Ja, nee, also sie hat nicht viel gesagt. Sie ist einfach nur rot angelaufen, wurde immer kleiner auf dem Sofa und hat angefangen rumzustammeln. Sie hat dann zwar bei einem Bild versucht, sich irgendwie rauszureden von wegen, das Glas, das habe ich dem Hotel wieder zurückgegeben. I took that back to the hotel that I took it from. Aber nach dem 7. Foto mit Weinglas in der Hand, da hat sie dann auch gemerkt, okay, scheiße, ich bin aufgeflogen. Ich muss ja leider gestehen, das mit dem Weinglas habe ich auch schon gemacht. Also wenn ich aus der Bar rausgehe und den Wein noch nicht ausgetrunken habe und ihn noch weiter trinken will, das klingt jetzt mega assi. So assi ist es eigentlich gar nicht. Nee. Aber diese Promis, ne, die lassen ja jetzt mal unabhängig von so Gläsern schon immer gern mal was mitgehen, oder? Ja, vor allem so Kleinkram, meistens aus Hotels. Der hier, der lässt zum Beispiel immer diese kleinen Shampoo-Fläschchen mitgehen. Ja, Martin Solveig hat sich früher sogar immer den kompletten Koffer damit voll gemacht, aber heute nimmt er nur noch so ganz bestimmte Marken mit. Ah ja, klar, dann auch noch wählerisch sein, ne? Ja, selbstverständlich. Bei Katy Perry, da sind es auch nur ausgewählte Kissen aus Hotels. Oha. Die nimmt sie sich immer als Andenken an die jeweilige Stadt mit. Und Keira Knightley, die hat mal Hausschuhe mitgehen lassen. Ah, das kenne ich. Ja, war noch ganz am Anfang von ihrer Karriere, da war sie von dieser ganzen Glamour-Welt noch total geflasht, das hat sie mal bei Jimmy Kimmel erzählt. I remember they put me up at the Four Seasons. Sie haben mich im Four Seasons untergebracht und ich war noch nie in so einem noblen Hotel. Also habe ich einfach die Schuhe geklaut und ich habe die echt immer noch. Das war total aufregend. Oh Gott, ich habe auch so welche. Ja? Diese Schlappen, ich wollte gerade sagen, hier, die Promis sind voll das kriminelle Volk und dann kommst du. Hast du nicht auch schon was mitgehen lassen? Der Salzstreuer. Wirklich? Salzstreuer? Voll oft so nach dem Club morgens in die Tasche geguckt, Salzstreuer drin. Habe ich wieder einen Salzstreuer mitgehen lassen? Ja, steh halt auf Salz. Mir fallen auch übrigens noch Aschmöcher ein. Hehe, gilt ja, auch nicht schlecht. Pop in 1 Live. Let a nigga like a bracket. Legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. Hey 1 Live, it's Jonas Blue and you're listening to my brand new single. Sending much love to you and all your listeners out there. Peace. Jonas Blue featuring Jack and Jack. Neu für den Sektor. 1 Live. In 1 Live featuring Jack and Jack Rice. Beziehungspausen können die Beziehung retten, wenn man sich an so gewisse Regeln hält. Das haben wir heute schon gelernt hier in 1 Live. Das hat uns unser 1 Live-Psychologe Leon Winscheid gesagt. Er hat gesagt, so, ja, zum Beispiel ist es halt wichtig, dass man sich vorher genauestens abspricht, was denn dann in dieser Pause erlaubt ist und was nicht. Zum Beispiel mit jemand andersrum machen. Das, wenn der eine das okay findet, der andere nicht, dann wird es relativ schwer, danach die Beziehung irgendwie wieder ins Lot zu bringen.

Liebes Orakel, was bringt mir die Zukunft? Du wirst Aufregendes sehen. Echt? Du wirst dich verlieben. Oh ja. Ich sehe einen Arzt. Oh ja. Moment, ich sehe ganz viele Ärzte. Bitte? So viele Ärzte zum Verlieben. In aller Freundschaft die jungen Ärzte. Immer donnerstags um 18.50 Uhr im Ersten. Direkt an der Kasse erstmal eine Pommes. Für den Weg. Am Platz den Rest. Dann den Softdrink. Ohne Deckel, aber mit Strohhalm. Und das Beste zum Schluss. Der Burger. Viele Rituale, ein King des Monats. Jetzt der Flame Grill Long Texas Barbecue mit großen King Pommes und Softdrink für nur 4,49 € bei Burger King. Tor für Deutschland! Tor, Tor, Tor! Nur mit dem neuen Sky Q siehst du die FIFA-WM 2018 in Ultra-HD. Das neue Sky Q ist jetzt für alle neuen Sky-Kunden inklusive. Dazu bekommst du im ersten Jahr 50% auf deine Wunschpakete. Und das alles ohne Aktivierungsgebühr. Nur auf sky.de. C&A Hotline? Ja, in Ihrer Werbung steht BH oder zwei Slips, je nur 2,50 Euro. Ist das ein Fehler? Da ist wieder eine. Doch, das stimmt so. Mach den C&A Bestil. Ausgewählte BHs oder zwei Slips, je nur 2,50 Euro. Jetzt in deiner Filiale oder online. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them. To the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now there.